Ich gehe hier diesen dornigen, steinigen Weg, wenn auch Zweifel mir machen oft bang. Wie viel Kräfte brauch ich noch zu gehen diesen Steg, bis ich himmlische Ruhe erlang. Mit dem Herrn tu ich viel, mit ihm komm ich zum Ziel. Ich werd stehen vor dem Vater am Thron. Geht der Weg auch durch Nacht, auch durch finstere Macht, dort wird Jesus mir geben die Kron. Ja, ich werde erreichen die himmlischen Augen und mit Lobgesang stets in der Brust werde ewig in den liebenden Heiland dort schauen. Ja, in göttlicher Freude und Lust. Mit dem Herrn tu ich viel, mit ihm komm ich zum Ziel. Ich werd stehen vor dem Vater am Thron. Geht der Weg auch durch Nacht, auch durch finstere Macht, dort wird Jesus mir geben die Kron. Ja, ich komme dorthin, ist der Weg noch so schwer, voll von Nöten und Kummerverlust. Dort ist ewiges Glück am kristallklaren Meer. Nicht mehr lang trag ich Leid in der Brust. Mit dem Herrn tu ich viel, mit ihm komm ich zum Ziel. Ich werd stehen vor dem Vater am Thron. Geht der Weg auch durch Nacht, auch durch finstere Macht, dort wird Jesus mir geben.